Hallo, hier ist Wout Weghorst und ihr hört das Wolfenradio. Viel Spaß damit. Liebe Grüße. Wolfenradio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen! Not in the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferradio. Das war doch wohl mal ein Augenschmaus gegen Bremen, 5:3. Arbeiten wir nochmal auf mit einem, der hautnah dabei war, als einer der wenigen im Stadion. Pierre Littbarski wird uns seine Einschätzung geben zur Situation beim VfL Wolfsburg. Und dann reden wir mit ihm, der Kölner Spielerlegende, der längst natürlich im Herzen ein Wolf ist, ja, auch nochmal über das Spiel am kommenden Samstag beim 1. FC Köln. Lattenknaller. Jetzt müssen wir wieder direkt nachlegen am besten. Das machen wir gut, damit Medi schon wieder am 16er Weg. Was kann schießen? Ja. 3:2! Alter, was ist denn hier los hier? Was ist denn los hier? Es ist arschkalt, aber wenn das so weitergeht, dann bin ich hier gleich oberkörperfrei. Das ist ja Wahnsinn. Nächste Reaktion unserer Wölfe da. 3:2 durch Wout Weghorst. Langer Ball in Richtung 16er. Mimedi und Brekalo lösen das da super über die rechte Seite. Dann kommt der Ball in die Mitte. Kurze Ablage von Mimedi in Rücken der Abwehr. Und Wout Weghorst in Torjägermanier schießt das Ding dann über die Linie. Und hier steht es 3:2. Liddy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn das so weitergeht, bin ich nach 45 Minuten fertig. Ja, also das hält ja kein Herz aus. Ja, so hat es geklungen. In dem Fall das 3:2 im Wölferadio, bei Wölferadio Arena Live am vergangenen Freitag gegen Werder Bremen. Spektakel, 5:3 am Ende. Gehen wir natürlich hier in der Sendung im Wölferadio nochmal genauer zu ein. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Mann, der da am Freitag bei Wölferadio bei uns mitkommentiert hat. Und das ist unser Markenbotschafter beim VfL und Weltmeister von 1990, Pierre Littbarski. Hallo Litti. Ja, hallo. Ich muss mich ja so ein bisschen entschuldigen. Es ist da ein bisschen, wahrscheinlich sind da die Pferde mit mir durchgegangen. Ich war so im Spiel drin und das war also sensationell. Ja, war für dich auch ein besonderes Spiel. Also, und weil das klang so auch, als wärst du total überrascht, dass das so ein Spektakel auch geworden ist, ein Stück weit. Ja, wir hatten ja wir haben ja mal vorher auf die Tabelle geguckt und hatten nur 9 Tore und wir hatten natürlich gehofft, dass wir endlich mal auch dann tormäßig ein Spektakel haben und auch dieser ganze Ablauf des Spiels, also es war schon echt toll. Ja, auf alle Fälle war es super zum Zugucken, das auf alle Fälle. Und da frage ich mich natürlich, da sind wir natürlich mittendrin, 5 Tore gegen Bremen. Vorher wurde so ein bisschen die Offensivleistung so auch als Problem ausgemacht. Wie kommt sowas? Ist das nur Trainingsleistung am Ende oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, ich verfolge ja natürlich unsere Spiele und in diesem Spiel speziell ist mir aufgefallen, dass wirklich auch, dass wir sehr variabel gespielt haben in Form von unseren Positionswechseln, aber dass auch dann ein anderer die Position aufgefüllt hat. Das heißt also nicht nur, dass Brekalo mal gedacht hat, ich gehe einfach mal nach rechts und dann irgendein anderer wird dann schon hingehen, sondern es war immer wieder auch wurden die Positionen aufgefüllt und bei den Kombinationen habe ich da eben Automatismen gesehen. Wir hatten immer wieder 2, 3 Spieler beim Kombinieren um den Ball rum. Wir hatten genug Leute bei Flanken vor dem Tor. Und das ist eine Sache, die automatisiert sich jetzt Schritt für Schritt. 3 Siege unter Oliver Glasner gab es in der Ära sozusagen noch nicht. Jetzt kann man sagen, ist das ein Trend, auch was die Leistungssteigerung insgesamt angeht, oder darf man das jetzt auch nicht so überbewerten, also da jetzt noch mehr Druck aufbauen, sagen wir es mal so? Na, ich glaube, dass wir oben mit dem Druck leben müssen. Man muss natürlich jede Woche das beweisen, aber die haben ja bewiesen, dass wir jetzt da auch mit leben können mit dem Druck. Wir hatten ja so eine kleine Phase, wo so ein bisschen auch nicht alle zufrieden waren. Und jetzt merkt man doch, dass wir nicht nur von Tabellenstand, sondern auch vom Spielen her recht gefestigt wirken. Also obwohl wir 3 Gegentore bekommen haben, muss man ja bei der Entstehung sagen, das war jetzt nicht unbedingt alles nur ein großer Fehler, also Eigentor von Brooks zum Beispiel. Ich meine, da kann der Junge nichts dafür, ja. Also ich finde schon, dass wir ganz ordentlich stehen. Wir haben die Linie hoch, wir machen das Spiel eng, also spielen sehr modern und kombinieren jetzt besser nach vorne. Also da hoffen wir doch noch auf mehr. Ja, du hast in der Übertragung auch gesagt, Bremen weiß gar nicht, wie sie die drei Tore erzielt haben. Ja, also ich meine, das dritte Tor, als der eine dem Brooks vors Knie schießt oder vors Bein schießt und der Ball trudelt dann rein. Also ich glaube, unsere waren besser herausgespielt, unsere Tore. Und man muss aber auch sagen, die Bremer, die haben unter aller, na, ich will jetzt nicht das Wort in den Mund nehmen, aber verteidigen kann man das nicht nennen. Und das habe ich vor dem Spiel gesagt, da sind drei lange Schlagsige. Wenn du da ein bisschen bewegliche Leute hinbringst, dann haben die Probleme. Kurios ist, dass insbesondere vor ein paar Wochen ja so ein bisschen Unruhe stattgefunden hat um den Trainer und danach, ja, sag ich mal, die Mannschaft davon hat gar nicht verunsichern lassen und dass diese Diskussion gar nicht aufgenommen hat, sondern tatsächlich ja das Potenzial, so scheint es jetzt, immer mehr abruft und sogar nochmal einen Sprung gemacht hat insgesamt in der Wahrnehmung. Wie ist sowas zu erklären? Oder ist das ganz normal eigentlich, dass man sich da nicht beeinflussen lässt? Erstmal, man kann immer verstehen, wenn der Trainer mal unzufrieden ist, wenn man mehr Punkte hätte, als man, man wünscht sich was, aber man hat halt nicht so viele Punkte und dann sagt man mal was, auch in der Frustration. Ich kann auch die Vereinsseite verstehen, die halt Ruhe haben wollen. Wir sind ja hier kein Heckmeck-Club, sondern wir wollen ein ruhiges Fahrwasser haben für die Mannschaft, dass sie sich entwickeln kann, auch mit jüngeren Spielern. Die Mannschaft hat sich nicht beeinflussen lassen, weil die haben die tägliche Arbeit, die sehen, was wir machen und die sehen, ob sie nach vorne kommen. Und die haben natürlich schon gespürt, ja, da merkt man auch in jedem Training, da geht was voran und mit dem, jetzt hat es auch mal gegen Bremen hat es auch der Zuschauer am Freitag gesehen. Und sowas braucht man, damit man auch so ein bisschen Vertrauen in die Sache hat. Hast du eben schon mal gesagt, was dir momentan sehr, sehr gut gefällt? Gibt es denn noch etwas, wo du sagst, also da ist noch Potenzial letztendlich da? Also das Bremen-Spiel überlagert das natürlich insbesondere auch, dass die ja, Geschichte... Ja, also Potenzial ist auf alle Fälle noch... Man wünscht sich natürlich, dass mal 90 Minuten dieses Tempo gehen, aber das ist speziell in dieser Coronavirus-Zeit natürlich nicht so einfach. Wir hatten so einen kleinen Break nach der Halbzeit, wo wir ein bisschen das Tempo rausgenommen haben und die Bremer wieder ein bisschen rangeführt haben. Da wünsche ich mir, dass wir da noch ein bisschen impulsiver aus der Halbzeit rauskommen und weiter dann noch den Sack zumachen. Einer, der für dieses Impulsive und auch diese jetzt durchaus nochmal Weiterentwicklung in der Wolfsburger Mannschaft stellvertretend steht, ist ja Riedle Baku, der ja auch das 1:1 erzielt hat. Das hören wir uns eben hier nochmal an, wie es geklungen hat bei Wölfe Radio Arena Live. Es ist jetzt so ein bisschen eine Powerplay-Situation hier unserer Wölfe. Bremen tief, tief, tief in der eigenen Hälfte und Lacroix und Brooks eröffnen den Spielaufbau. Ja, Riedle Baku nimmt das da gut mit links abgezogen. Mann, Tor! War das ein klasse Schuss. Was ein Tor von Riedle Baku. Starke Aktion unseres Rechtsverteidigers. Ja, da ging es ganz schnell. Vertikaler Pass da von Brooks in Richtung Riedle Baku. Der lässt einen aussteigen, zieht nach innen, zieht mit links ab und dann schlägt es unten rechts ein. 1:1 der Ausgleich hier. Perfekte Antwort nach dem frühen Rückstand. Und das ist dann eben der Vorteil, wenn Bremen so tief steht. Da reicht ein vertikaler Pass, eine gute Aktion in die Mitte, ein guter Abschluss und man hat eine Torschance. Ja, genial. Also ein ganz tolles Tor. Die Position von Baku, außergewöhnlich für einen Außenverteidiger. Er steht eigentlich da, wo ein zentraler Mittelfeldspieler ist und der geht ins Dribbling. Klasse. Ja, Litti, Riedle Baku fast schon in Arjen-Robben-Manier, zieht da von der Seite so ein bisschen rein und schließt dann ab ins untere Eck. Was macht ihn denn so stark aus deiner Sicht im Moment? Ja, da kommt vielleicht bei mir nochmal der ehemalige Trainer durch. Dieses Positionsspiel, also er ist in der Verteidigung, steht er gut, macht seine Seite rechts zu. Er hat Antworten mit dem Ball, das heißt also, wenn er auch im engen Raum auf unter Druck kommt, dann spielt er ordentliche Bälle. Er nimmt auch, sagen wir mal, aktiv, was nicht so viele Außenverteidiger machen, der nimmt den Ball dynamisch aktiv nach innen mit, geht vom Gegner weg und versucht dann auch mal einen auszuspielen, hat eine Top-Flanke. Und eben, was mich überrascht, seine Position bei den Toren, die er erzielte, also das ist ja dann nicht eine richtige Außenspielerposition, eine Außenverteidigerposition, sondern mehr eigentlich so ein zentraler Mittelfeldspieler. Also der Raum, der Junge weiß, wie man clever die Räume anläuft und sich da selber in Toraktion. Und wir haben halt nicht so viele in ganz Deutschland, die so diesen rechten Verteidiger Posten interpretieren. Und ich glaube einfach, dass der auch eine Option ist. Das ist auch mal wieder ein Spieler, der richtig Spaß macht auf der Seite. Also es ist nicht nur so ein Rauf- und Runter-Renner. Ich will jetzt nicht keine Namen nennen, aber da haben ja schon einige gespielt. Der Junge macht Spaß. Und ist gesetzt, hinten rechts in der Viererkette beim VfL Wolfsburg, ja auch Nationalmannschaftsdebüt gefeiert und ja verleiht der guten Abwehr des VfL momentan auch noch zusätzlich Stabilität und offensive Durchschlagskraft. Einer, der da hinten aber auch dafür steht und sogar einen Doppelpack geschnürt hat gegen Bremen, einmal offensiv und einmal negativ, ist ja Jay Brooks. Der hat alle Spiele gemacht, von A bis Z und war ja in der Vergangenheit, insbesondere auch dann, wenn so im Umfeld und die Fans drauf geguckt haben, naja, man hat es durchaus kritisch gesehen, wie Jay unterwegs war. Was macht ihn denn im Moment so stark? Oder hat er dich auch über positiven Sinne überrascht jetzt in dieser Saison? Ja, der Lange hat mich unheimlich überrascht, weil er absolut konstant spielt. Er spielt auch jetzt sehr eng am Mann. Also was er früher vielleicht, was er mir mal vorgeworfen hat, dass er nicht immer eng steht, dass er auch mal versucht, erstmal die Sache auf sich zukommen lassen. Er spielt jetzt sehr, er verteidigt sehr aktiv. Defensiv, Kopfball, da räumt er alles ab, ist auch offensiv stark im Kopfball. Interessant auch seine Bälle, die jetzt vertikal besonders sind, also nicht nur diese diagonalen hohen Bälle, sondern diese flachen vertikalen Bälle, so auf Brekalo, auf Memedi, auf Wout. Das ist klasse, das ist, da hat er sich echt weiterentwickelt und hat sich selber noch einen Schub gemacht. Er macht mehr, jetzt mehr, er will auch mehr machen, als er früher gemacht hat. Früher hat er auch gut gespielt, aber jetzt spielt er wirklich auch sehr konstant und hat in Offensive und Defensive setzt er Akzente. Und hat ein schönes Tor gemacht am Freitag, das hören wir uns auch eben nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live. Der Ball ist freigegeben. Brekalo ist der Abnehmer. Indirekt ausgeführt. Brekalo, guter Zweikampf da. Wird die erste Chance ein bisschen verloren. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Das ist der Kopfball. Mann, Brooks, klasse. Da ist Jay Brooks und macht hier das 2:1. Ja, der Freistoß war eigentlich schon in Häkchen ein bisschen verkackt worden, da durch die indirekte Ausführung. Maximilian Arnold legt da den Ball Brekalo zu unsauber in den Lauf, sodass Brekalo in den ersten Zweikampf muss, in den zweiten Zweikampf muss. Aber nach diesem zweiten Zweikampf chippt er den Ball mustergültig in die Mitte und Jay Brooks rammt das Ding mit dem Kopf unten links ins Tor. Und ruckzuck haben wir hier innerhalb von wenigen Minuten das Spiel gedreht und führen jetzt hier mit 2:1 gegen die Bremer. Ja, also ich habe ja wieder vollkommen falsch gelegen mit der Ausführung. ein Glück, das war klasse gemacht. Ja, Brooks auch in der Elf des Tages gewesen in diversen Magazinen, wie ich das soweit verfolgt habe. Ein anderer hat es ihm gleich getan mit ebenfalls einem Doppelpack, nämlich Wout Weghorst. Was macht unseren Sturmtank, unseren Holländer da vorne momentan so stark? Er hat ja einen Doppelpack sogar angekündigt gehabt im Vorfeld des Spiels. Kriegt er einfach bessere Bälle, als das vorher der Fall war? Oder wie beurteilst du das? Auch bei ihm ist ja nochmal so eine, ich finde nochmal so eine Leistungssteigerung, auch gerade in den letzten Spielen nochmal zu verzeichnen. Ja, du hast das schon gesagt. Er kriegt bessere Bälle, wenn ich an die so Flanken denke. Beide Seiten, Roussillon und Baku, flanken wirklich gut jetzt. Kommen auch teilweise hinter die Abwehr und er hat einen ganz anderen Winkel. Er kann in den Ball reinlaufen. Und das ist dann auch die Situation für einen Stürmer, die dann auch Selbstvertrauen gibt. Wir haben ja Spiele gehabt, wo er echt, der hat ja, ackern tut er immer, Aber wenn du natürlich nur 90 Minuten rennst und kaum brauchbare Bälle kriegst, dann frustriert dich das natürlich ein bisschen. Stürmer braucht immer 2-3 Aktionen, um dann auch wieder ein bisschen selbstbewusster zu spielen. Er ist ja angewiesen auf das, was er bekommt. Das ist ja kein Spieler, der jetzt alleine von der Mittellinie lostrippelt und Tore macht, sondern er braucht die Bälle von außen. Und dann ist er extrem wertvoll. Und was er gekriegt hat, war insbesondere zum 4:3 eine Traumflanke von Jérôme Roussillon. Also unser Außenverteidiger mit Torbeteiligung auch unterwegs. Und unsere Innenverteidigung macht auch noch Tore und unser Stürmer vorne auf. Und wie sich das angehört, weil es so ein toller Spielzug war zum 4:3, das hören wir uns jetzt auch nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live. Ja, Brooks, der jetzt versucht anzuschieben, hat jetzt ein bisschen Platz, aber die Spieler bewegen sich alle weg vom Ball. Jetzt ein guter öffnender Pass von Schlager. Schlager links raus auf Roussillon. Roussillon schon auf Höhe des 16ers, bringt die Flanke in der Mitte. Das ist Weghorst! Mann, war das ein klasse Ball! 4:3 für den VfL und der Torschütze ist zum zweiten Mal am heutigen Abend. Weghorst! Und da war wieder so eine Kombination aus der ersten Halbzeit. Litti hat es herbeigeschrien, praktisch eben schon bei dem Ball von Philipp. Man hat so ein bisschen gesehen, Brooks verschleppt das Tempo, wartet, bis sich der richtige Passweg öffnet. Dann kommt der Ball zu Schlager. Schlager mit dem überragenden Schnittstellenpass raus auf links auf Roussillon. Roussillon bringt die Flanke. Oh, und dann ist Wout Weghorst da mit dem Kopf. Genial. Und köpft den Ball gegen die Laufrichtung von Pavlenka zum 4:3. So, und jetzt reicht's mir auch mit Toren. Ich möchte jetzt, dass wir kein Gegentor mehr kassieren. Ja, Litti, da hast du auch Spaß an so einem Spielzug, ne? Wie das Ding da reinkam und dann die Flanke reingesegelt ist und Wout nickt das Ding, hat für sich das Kopfballspiel sozusagen jetzt nochmal entdeckt. Das macht Spaß. So wollen wir das, glaube ich, öfter sehen. Ja, wir haben ja auch immer so mal zwischendurch so ein bisschen gefrotzelt. Der ist nur groß, aber jetzt bringt er auch Druck hinter den Ball und so Spielzüge, das habe ich natürlich gerne mal schnell das Mittelfeld überspielt und wenn man schnell passt und wenn auch Räume angelaufen werden, also das ist schon toll, das ist ja das, was Fußball ausmacht. Man geht nach Hause und nächsten Tag erinnerst du dich noch an diese Szenen und das macht natürlich Fußball aus. Und wir haben ja auch den nächsten Nachwuchsstürmer sozusagen schon am Start mit Bartosz Białek, der da sein erstes Tor auch gemacht hat. Hat ja so einen kleinen Hype ausgelöst danach für Wolfsburger Verhältnisse. Da kamen schon Vergleiche mit Edin Dzeko hoch und so weiter und so fort. Was macht ihn denn als Spielertyp aus? Wie bist du denn mit ihm zufrieden bislang? Er hat ja schon ein paar Einsätze gehabt. Ja, er ist natürlich noch so ein bisschen Rohdiamant. Körperlich sehr stark. Man hat auch so teilweise gesehen, ihn weiß, wo er hinlaufen muss. Er hat auch Kombinationssinn. Er hatte, bevor er das Tor macht, haben wir auch noch mal eine Konterchance. Da hat er so ein bisschen, da fehlte noch so ein bisschen die Cleverheit, den Körper zwischenzumachen. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil das wird er lernen. Aber die Grundvoraussetzungen sind da. Jetzt muss man natürlich sehen, wie er Spielzeit bekommt, weil er natürlich typenmäßig ähnlich ist wie Wout. Und Wout ist natürlich gesetzt, aber wenn er immer mal so ein Viertelstündchen reinkommen kann und dann 2-3 Aktionen hat, dann wird der Junge in der Zukunft uns Spaß machen. Was mir besonders positiv aufgefallen ist in dem Zusammenhang, gerade bevor er sein Tor gemacht hat, haben sowohl einmal Wout Weghorst als auch dann João Victor, dann ja auch mit der Vorlage zum 5:3, die haben den gesucht. Also normalerweise gehst du ja davon aus, Stürmer, wenn er im 16er ist, ist er egoistisch, aber das scheint so, und ich nehme das mal als Indiz, dass es in dieser Truppe insgesamt stimmt, dass da halt noch der besser postierte Mitspieler gesucht wird. Ja, das hast du natürlich klasse gesehen. Das sind so Kleinigkeiten, da merkt man, die gönnen dem Spieler auch das Tor und es geht nur darum, das Tor zu erzielen. Wer das macht, ist unwichtig. Und ich glaube einfach, das ist auch dann ein Zeichen dafür, dass die miteinander spielen wollen, dass eben da keine Ego-Fraktion unterwegs ist. Und das ist natürlich, was wir in Wolfsburg gerne sehen wollen. Und deswegen hören wir uns das auch nochmal an. Herzlich willkommen nochmal in Wolfsburg, Bartosz Białek zum 5:3 gegen Werder Bremen bei Wölfe Radio Arena Live. Białek läuft durch. Ja, Białek legt nochmal links raus auf den mitgelaufenen Viktor. Der zieht jetzt nach innen. Der legt nochmal rüber auf Białek. Schießt er jetzt das 5:3? Ja! Er schießt das 5:3! Und damit ist das Ding hier durch und Białek kommt doch noch zu seinem Bundesliga-Debüttor. Der junge Pole, der hier die 3 Punkte nied- und nagelfest macht für unseren VfL. Ja, das war ein stark ausgespielter Konter. Dann mit Ruhe, nicht überhastet. Wilkos, der den Ball an der Mittellinie festmacht und dann durchsteckt auf Białek. Białek bindet dann Viktor ein und im Rücken von der Abwehr lässt sich Białek dann clever fallen. Viktor legt nochmal rüber und Białek schiebt das Leder zum 5:3 über die Linie. Und das war der Schlusspfiff in diesem wirklich völlig verrückten Spiel. Gewinnt der VfL 5:3 gegen Werder Bremen hier am Freitagabend und sichert damit sich 3 ganz, ganz wichtige Punkte und vor allem den 300. Bundesliga-Sieg. Ja, Litti, machen wir einen Strich drunter für die Rückbetrachtung und die aktuelle Situation. Jetzt gucken wir nochmal auf das, ja, ich sag mal, das, was Restprogramm, sage ich mal, was es angeht, bis Weihnachten. Wie weit kannst du denn mit dem VfL noch gehen? Also, das bietet sich ja jetzt ja so ein bisschen eine kleine Serie an, ne? Ja, wir hoffen natürlich immer auf die Serie, wobei wir natürlich, wir haben jetzt Mannschaften dabei, also in Köln, Frankfurt, Moment, da kommt Bayern und Stuttgart. Haben wir noch. Punktemäßig Frankfurt, Köln, habe ich auch ein gutes Gefühl. Bei Bayern muss man natürlich mal hoffen auch, wobei die auch auf dem letzten Kanister fahren im Moment, die Bayern, weil die eben eine Höchstbelastung haben. Da ist dann vielleicht auch was drin, dass die schon ein bisschen müde sind kurz vor Weihnachten. Und die Stuttgarter, muss ich sagen, die sind schwierig zu spielen. Die haben es schon gegen Bayern sehr gut präsentiert, haben da zwar verloren, aber das ist eine Mannschaft, die ist auch, das ist eine interessante Sache, gegen die zu spielen. Aber ich glaube, da haben wir gute Möglichkeiten, noch genug Punkte zu holen, um uns oben festzusetzen. Aber wir reden natürlich gleich auch nochmal weiter, insbesondere über das kommende Spiel gegen deine alte liebe Litti. Vorher aber erstmal die Kurznachrichten hier im Wölferradio. Kurzpassspiel. Ja, Durchbruch bei den Gehaltsverhandlungen beim FC Barcelona. Da ging es ja darum, um wie viele Millionen das Gehalt der Barca-Stars da gekürzt werden könnte, auch im Zusammenhang mit Corona. Ja, und da verzichten tatsächlich die Barca-Stars jetzt auf 122 Millionen Euro. Ja, 122 Millionen oder wie man bei David Alaba sagen würde, berechtigtes Monatsgehalt. Ja, Aufreger beim Champions-League-Spiel Mönchengladbach gegen Inter Mailand, haben ja die Borussen verloren, 3:2, gab da richtig Ärger, Trainer ist noch hinterher zum Schiedsrichter und hat ihm da noch ein paar Takte gesagt. Angeblich habe er ihm schöne Weihnachten gewünscht, der Marco Rose. Ja, aber wir wissen natürlich ganz genau, was er gesagt hat, der Gladbacher Trainer, zu den, ja, insbesondere Leistungen des Videoschiedsrichters. War scheiße. Ja, so langsam kommt ja die Weihnachtszeit und da lassen sich viele Clubs in der Bundesliga einiges einfallen, ja, um auch so ein paar Benefizaktionen zu starten. Unter anderem soll der FC Schalke 04 für Afrika mehrere Trikotsätze gespendet haben. Dort an die Bedürftigen sollte das verteilt werden. Doch ja, die Trikots kamen umgehend zurück mit dem Hinweis, wir wollen das Elend hier vor Ort nicht unnötig noch vergrößern. Kombinationsspiel. Ja, das Kombinationsspiel im Wölferadio, ihr wisst das ja, spiele ich normalerweise immer mit einem Experten für den kommenden Gegner. Ist ja ganz gut, wenn der Experte hier schon sozusagen bei mir sitzt und einfach sitzen bleiben kann. Weltmeister Pierre Littbarski ist weiterhin bei mir zu Gast und ja, Kölner Vereinslegende kann man durchaus sagen. 300 Spiele, über 300 Spiele für den FC, über 100 Tore gemacht. DFB-Pokalsieger bist du auch gewesen. Das ist der letzte Titel für die gewesen, ne? Kann das sein? 83? Ja, da bin ich ja noch ganz stolz drauf. Das ist schon eine Ewigkeit her. Aber da hatten wir auch noch eine Mannschaft in Köln, die vorzeigemäßig mit Nationalspielern gespickt war. Hast du denn noch Kontakt in die Domstadt? Also ist das, hört das irgendwann auf, wenn man so viele Jahre dann auch weg ist? Oder gibt es denn noch Kontakt in die alte Heimat? Ja, also in erster Linie zu Horst Held und Toni Schumacher. Wir sind ja jetzt auch noch, also Toni Schumacher noch im letzten Jahr, aber Horst Held ist natürlich an vorderster Front. Stefan Engels, jetzt Spielerberater, der auch enge Kontakte zum Verein hat, oder Bernd Kullmann, Harald Konopka, das sind noch die Mitstreiter von früher, die ich auch mal so an die Strüppe kriege. Man versucht natürlich da auch immer noch so ein bisschen reinzuschnuppern, wie es doch da auch beim ehemaligen Club läuft. Genau, wie hast du das beobachtet? Ich meine, es war ja ein ziemliches Auf und Ab die letzten Jahre. Ja, wir haben ja immer diese alten, ehemaligen Spieler, die haben immer das Pech, dass du oft angerufen wirst, wenn es nicht so gut wird, gelaufen ist und die Situation vielleicht noch schlechter wird. Und dann sollte man da so altklug was zu sagen. Und ich finde das immer schwierig, weil du natürlich nicht direkt vor Ort dabei bist. Aber es gibt natürlich gewisse Sachen. Zu unserer Zeit haben wir auch schon mal in der Phase gegen den Abstieg gespielt. Und Köln stand ja jahrelang für sehr hochklassigen Fußball, technisch hochklassigen Fußball. Und wir mussten dann zu meiner Zeit auch lernen, eben zu kämpfen und Dreck zu fressen. Und ich flüchte mich dann immer in diese Richtung, weil es sehr, sehr schwierig ist, einen Verein zu beurteilen, wenn du nicht vor Ort bist. Dann bleiben wir in der Gegenwart. Gegen den BVB gab es den ersten Saisonsieg für den FC. Das war ja durchaus überraschend. Hat dich, denke ich mal, auch überrascht? Ja, wenn du generell sagen würdest, Position der beiden Vereine, Top-Club, spielt zu Hause, Dortmund Favorit und Köln 17 oder 18 Mal nicht gewonnen, würdest du sagen, naja, die haben da irgendwie riesen Glück gehabt. Aber die Kölner sahen in diesem Spiel sehr kompakt aus, waren schwierig zu spielen, haben die Dortmunder gut kontrolliert und hatten natürlich gut, das ist immer hilfreich, die zwei Tore da, aber auch die Dortmunder haben ja nachher alles probiert, die haben ja alles noch reingeschmissen die Dortmunder, Mukoko kam dann noch und Reina und weiß ich was, alles, Hazard. Und trotzdem haben die Kölner das überstanden. Also das sah recht ordentlich aus, fand ich. Was zeichnet die Kölner denn aus, also, beziehungsweise dann auch den Fußball, den Markus Gisdol spielen lässt? Ja, ich glaube, was jetzt in den letzten Monaten immer beanstandet wurde, war natürlich die Durchschlagskraft nach vorne, offensiv. Damit kannst du aber noch leben, wenn du hinten gut stehst. Sie haben ich glaube, 6 Elfmeter bekommen jetzt in der Saison 5 oder 6. Das zeugt davon, dass man nicht konzentriert oder nicht, sagen wir mal, hundertprozentig richtig in Zweikämpfen hingeht. Es gab Fehler, einzelne Fehler von Spielern. Und ich glaube, das haben sie so ein bisschen abgestellt. Man hat so ein bisschen kompakter. Ich glaube, die haben in der Fünferkette gespielt. Also auch hinten erstmal kompakt stehen. 3 Arbeiter im Mittelfeld. Unser Elvis ist ja auch da. Ist ja so, hat sich ja jetzt auch so wirklich da gut reingespielt. Und Rex Beetschein, ne? Nur das war nochmal. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und sie haben vorne halt auch die Tore gemacht. Und ich glaube, die haben so ein bisschen diese Defensivschwäche, haben sie so ein bisschen abgestellt. Interessant, in der Statistik, 1. FC Köln exakt dieselbe Laufzahl, Kilometerlaufzahl, Laufleistung abgeliefert wie der VfL Wolfsburg als Mannschaft. Also sind wirklich bis auf den Meter genauso viel gerannt wie der VfL in dieser Saison. Das ist klasse. Wie sind sie denn letztendlich zu knacken, dann auch am Samstag? Ja, es ist natürlich so, ich finde das gar nicht so schlecht, dass die gewonnen haben, weil du einfach... du kannst dich ja nur gegen so eine Mannschaft in einer Weise auch blamieren. Wenn die jetzt 18 oder 19 Mal nicht gewonnen haben, dann willst du natürlich nicht die Mannschaft sein, die dann am Ende denen die Punkte liefern. Ja, danke nach Dortmund an dieser Stelle nochmal. Ja, genau. Da danken wir uns natürlich bei den Dortmundern. Ich kann mich noch erinnern, im letzten Jahr, da hat Bremen eine lange Durchstrecke gehabt, glaube ich, und hat uns dann geschlagen. Ich glaube, das war im letzten Jahr. Mhm. Und das ist natürlich immer im Hinterkopf drin. Jetzt ist es, glaube ich, ein offenes Spiel. Ich sehe uns gefestigt da. Auch wieder ganz wichtig, wir dürfen jetzt nicht die Sachen vergessen, die uns stark gemacht haben. Diese Kombination auch, ich meine, wir hatten die gleiche Mannschaft auf dem Platz. Man sieht auch, die Spieler haben sich eingespielt. Die Bewegung speziell von Steffen, so, Mehmedi, das dürfen wir nicht vergessen. Da sind die Kölner, die sind natürlich nicht so beweglich in der Abwehr und die werden auch weiterhin noch Fehler machen, auch wenn sie das Spiel gewonnen haben gegen Dortmund. Ganz interessant, vielleicht war es auch schon ein Fingerzeig auf das Spiel gegen Köln. Jörg Schmadtke hat sich geäußert, dass er gerne in der Mannschaft mehr Drecksäcke auch hätte auf dem Platz. Das zeugt so ein bisschen vor dem Spiel gegen Köln, dass es vielleicht in so einem Spiel genau darauf ankommt. Oder wie siehst du das? Und wer sollte das auch sein, diese Drecksäcke? Also wer sollte mehr Drecksack sein auf dem Platz? Ja, also der Jörg hat recht, ich weiß genau, weil wir natürlich aus einer Generation kommen und wir sind natürlich mit vielen Drecksäcken aufgewachsen. Heute ist ja oft mehr die spielerische Komponente da, aber er will natürlich genau davor warnen, dass wir uns jetzt natürlich nicht nur auf dem Spielerischen ausruhen, dass wir doppeln, dass wir schnell Zweikämpfe gewinnen. Drecksack heißt ja nicht, dass du dann für immer der Drecksack bist, sondern er meint, in den Zweikämpfen muss man hart sein. Maxi Arnold ist ja bei uns ein Drecksack. Auch Brooks kann unsauber spielen. Also wir haben ja Wout kann auch, weil er mit der Verbissenheit Mehmedi. Also wir können das schon auch so ein bisschen. Wir haben schon Drecksack. Mentalität auch in unserer Mannschaft. Aber Jörg weiß natürlich genau, dass wir das in Köln brauchen. Also nur mit spielerischen Mitteln werden wir die nicht knacken. Welche Erwartungen hast du ans Spiel am Samstag? Also wird das eher so tatsächlich, die Kölner werden uns kommen lassen, auch aufgrund der Tabellensituation? Oder wird es dann jetzt aufgrund des Sieges in Dortmund so auch ein bisschen Rückenwind geben? Ich glaube schon, das gibt ein bisschen Rückenwind, aber die haben natürlich nicht die Zuschauer da. Das heißt also, die können wirklich so spielen, wie sie das gern möchten. Die werden auch unsere Schwächeperiode gesehen haben nach der Halbzeit. Also es könnte schon sein, dass sie versuchen, auch so ein bisschen weiter vorne Druck zu machen. Ich hoffe, dass wir sofort unseren Drive wiederbekommen, den wir auch gegen Bremen hatten. Das heißt also, eng stehen, Linie hoch, auch ein bisschen Risiko natürlich nehmen und dann versuchen, dass wir speziell diese Präzision, die wir in der ersten Halbzeit haben, diese Kombinationssicherheit, dass wir die wieder an den Tag legen und uns schnell Torchancen erarbeiten. Und dann wird es für die Kölner auch nicht einfach, weil die dann überlegen, es könnte jetzt natürlich wieder nach hinten losgehen, obwohl wir Dortmund gewonnen haben. Dann sagst du mir zum Abschluss nochmal einen Tipp. Wir gewinnen 3-1. Sagt Pierre Littbarski, dem schließe ich mich natürlich sehr, sehr gerne an. Dem Litti widerspreche ich natürlich nie mit dem, was er da so sagt. Insofern hoffen wir natürlich auch auf einen Auswärtssieg am Samstag gegen den 1. FC Köln. Und ja, ich bedanke mich, Litti, für das Gespräch. Ja, recht herzlichen Dank und ich werde wieder mitfiebern. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Die Frau eines Eintracht Braunschweig-Fans kommt zum Arzt und der fragt sie, was macht denn eigentlich ihr altes Leiden? Sagt die Frau des Eintracht Braunschweig-Fans, keine Ahnung, Herr Doktor, wir sind seit einem halben Jahr geschieden. Faninfos. Ja, nicht nur die Herren der Schöpfung beim VfL Wolfsburg spielen am kommenden Wochenende, sondern auch die Frauen. Und zwar müssen die im DFB-Pokal ran. Achtelfinale, Sonntag, 6. Dezember, Anschluss 14 Uhr. Das Ganze wird übertragen bei Wölfe TV. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, euch das anschauen und nicht nur anschauen, sondern auch anhören. Denn Alex Popp, Kapitänin der Wölfin, wird ja leider verletzt momentan ausfallen und deswegen dann als Co-Kommentarin da zur Verfügung stehen. Also hört und schaut mal rein dann auch, wenn die Frauen spielen im Pokal gegen Duisburg. Einen Tag vorher, wie gewohnt, dann auch wieder Wölfe Radio Arena live. Malte und ich sind dann für euch am Start, werden euch das Spiel gegen den 1. FC Köln übertragen mit der ja gewohnten grün-weißen Brille und natürlich auch mit der entsprechenden emotionalen Begleitung. Auch wenn das natürlich in Zeiten von leeren Stadien ein bisschen schwerer wird, trotzdem sind wir da guten Mutes, euch das Spiel da auch entsprechend rüberzubringen. 15:15 startet die Übertragung, könnt ihr euch wie immer auf wölferadio.de anhören oder auch über die VfL-App. Das funktioniert auch ganz gut. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, es gibt einen neuen Bundesliga-Newsletter, der ist zusammengestellt von ja, Podcastern und Bloggern wie mir, der ja sich damit beschäftigt, auch dann die Sichtweise aus den einzelnen Vereinen dann ja rüberzubringen, in so Vorausblick oder aber auch Rückschau auf den entsprechenden Spieltag. Kehrwoche.net heißt dieser Newsletter, Kehrwoche, der Bundesliga-Newsletter. Kehrwoche.net ist die Adresse, da könnt ihr euch dafür anmelden, falls ihr über den VfL Wolfsburg hinaus noch Interesse habt am Bundesliga-Fußball. Da gibt es dann auch mal so die Neuigkeiten aus den einzelnen Vereinen, damit man das dann alles schön auf einen Blick hat und dann auch zusammengestellt von ja, Leuten wie mir, die dann auch ja, dem Verein da entsprechend folgen und das dann auch zusammentragen. Der VfL Podcast. Das verrückte Jahr 2020 biegt auf die Zielgerade ein, aber es sind ja noch ein paar Spiele. Entsprechend gibt es auch noch ein paar Mal Wölfe Radio und Wölfe Radio Arena Live. Hoffe, ihr seid dann auch immer schön mit dabei und verfolgt das dann auch, was wir hier rund um den VfL Wolfsburg veranstalten. Ansonsten schon mal ein kleiner Hinweis. Das Wölfe Radio feiert im Januar 5-jähriges Bestehen. 5 Jahre gibt es schon das Wölfe Radio. Da freue ich mich sehr drüber. Insbesondere gibt es das ja auch nur, weil ihr euch das immer so fleißig anhört. Und ja, da bin ich ja auch schon mal gespannt auf eure Meinung, also nicht nur dann, was ihr immer zur aktuellen Ausgabe sagt, sondern vielleicht auch, was ihr schon generell einfällt, was ihr auch mit Wölferadio verbindet oder auch, was ihr immer schon mal sagen wollt, könnt ihr ja jetzt schon mal so als kleinen Hinweis verstehen. Da werde ich natürlich dann auch nochmal die kommenden Wochen dran erinnern. Wie gesagt, Januar, 5 Jahre Wölferadio, das schon mal so als kleiner Vorausblick, als kleiner Teaser. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir 3 Punkte holen gegen Köln und sage danke fürs Zuhören, auch fürs Einschalten in dieser Ausgabe. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Immer nur der VfL. VfL.